Kundgabe 5297. Empfangen durch Bertha Dudder am 16.01.1952. Wachet und betet. Gottes Schutz gegen böse Kräfte. Ich will euch halten mit fester Hand. Ich will euch führen auf rechten Wege. Ich will stets mit euch gehen und keinen Feind an euch herankommen lassen. Ich will euch stets behüten vor der Gefahr, denn ich will nicht, dass ihr Schaden leidet, wie ich auch nicht will, dass ihr fehlgehet. Dennoch werdet ihr immer umlauert werden von Kräften, die euch übel wollen, die nur darauf warten, dass ihr einmal meine Hand loslasset, dass ihr ohne mich des Weges wandelt, um euch dann schnell abzudrängen von mir, um euch zu schaden. Ihr müsset also stets auf der Hut sein, aber nicht vor ihm, sondern stets nur darauf achten, dass ihr euch nicht aus meiner Nähe entfernet. Denn solange ihr in meiner Nähe seid, kann er nicht an euch heran. Er kann euch nichts tun, solange euer Blick mir zugewandt ist. Ihr brauchet ihn nicht zu fürchten, und ob er noch so schlaue Mittel anzuwenden glaubt. Ich habe euch die Gabe des Erkennens verliehen, die ihr mir dienen wollet. Und so wird er euch nicht täuschen können, wenngleich er sich tarnet und euch unter einer Maske zu gewinnen sucht. Ich bin bei euch und weiß, was er vorhat, und ich liefere euch wahrlich nicht seiner Macht aus. Nur will ich euch ständig warnen und ermahnen, dass ihr wachen sollet und beten, dass ihr euch bewusst mir verbindet und mich anrufet um Schutz und Hilfe, so ihr euch in Gefahr glaubet. Er wird nicht über euch triumphieren, doch er kann euch noch durch Versuchungen innerliche Kämpfe bereiten, in denen ihr aber stets siegreich bleiben werdet, so wie ihr euch nur an mich haltet, so wie ihr mich nimmer auslasset aus euren Gedanken und eurem Gebet. Dann flüchtet ihr euch zu mir, dann stelle ich mich schützend vor euch, und er muss weichen, ohne sein Ziel erreicht zu haben. Denn ich bin der Herr auch über ihn, der euch bedrängen will. Und wo ich bin, dort ist sein Wirken vergeblich. Amen.